Melodielinie, Rhythmik, alles 1:1 bei Kraftwerke Cloud und dennoch etwas recht Eigenes. Mit Planet Rock begann die Saga des Electro-Sounds und ohne Kraftwerk hätte es wohl das alles nicht gegeben. Denn sie führten Synthesizer, Vocoder, Sound und Rhythmusmaschinen in die Hitparaden ein und diese waren seitdem nicht mehr dort wegzudenken. Mit Tour de France schufen Kraftwerke einen Klassiker des Electro, die typische Rhythmik und die bizarren Synthesizer-Effekte, alles Aspekte, die beim Electro-Sound Verwendung finden.